Fitness Center Deutsch. Hörstudio. Interview. Hi Leute, hier im Studio ist heute Ron. Guten Morgen, Ron. Wie geht's dir heute Morgen? Guten Morgen, mir geht's super. Ron Brenner wohnt in Deutschland, in München. Er ist Sudoku-Fan. Sudoku. Entschuldigung, wie schreibt man das? S-U-D-O-K-U. Und was ist Sudoku, Ron? Eine neue Rockband? Sudoku ist ein Spiel aus Japan. Kannst du uns etwas über Sudoku sagen? Ja, klar. Also, Sudoku ist ein Spiel mit Zahlen. Man schreibt Zahlen in ein Quadrat und...